Also, ich freue mich natürlich, ne, dass ich Ihnen heute etwas über unseren Theaterverein erzählen darf. Nicht, denn wenn einen die Kunst einmal richtig gepackt hat, nicht, das lässt ja den Menschen oft für das ganze Leben nicht mehr los. Und ja, wir machen das aber auch alles ehrenamtlich, ne, nur mit dem Zweck, dass wir die deutsche Kunst, wo man sagen, dass wir sie verbreiten, nicht? Und gerade in den grauen Alltag, nicht, dass wir unseren Mitmenschen dabei behilflich sind, so die Sorgen über Bord zu werfen, nicht? Also, dass sie dann schon mal davon dann befreit werden, nicht? Dieses ist eigentlich unser schönstes Anliegen, wenn ich das so sagen darf. Ja, in diesem Jahr können wir nun sogar unser 40-jähriges Jubiläum da erfüllen. Nicht? Und ist auch allerhand geplant. Nicht? Verbandstagung ist schon nachher gelegt. Ich wird ein paar Tage wohl einiges geboten werden von den verschiedenen Spielgruppen. Der Theaterverein Euterpe ist dann im nächsten Mai genau 40 Jahre alt. Nicht, er wurde ja damals ins Leben gerufen und ich selbst gehöre noch zu den ehemaligen Mitgründer. Nicht, das waren der Lehrer Siepmann, nicht, dann der Friseur Krüger und der Heinz Bardowski von dem Milchgeschäft. Nicht, wir haben uns eben so als junge Menschen gesagt, dass wir der deutschen Kunst unser bescheidenes Schärflein beitragen wollen, nicht, und haben wir den Verein auf diese Weise bis heute hochgehalten. Nicht mehr als einmal waren wir auch Verbandssieger, nicht, was Ihnen die Urkunden und Pokale im Vereinslokal gern bestätigen können. Ja, als weitere Ziele haben wir die Menschlichkeit, nicht, das ist ja klar, diese Sachen. Nicht, dass wir eben auch mal gemütlich beisammensitzen, nicht, damit das Menschliche, dass das dann dabei den Ausschlag gibt. Allerdings, auf den politischen Sektor, muss ich sagen, lehnen wir es ab. Nicht, wir hatten nämlich schon mal zu gleicher Zeit ein Kirchenrendant als Mitglied, nicht, und einen Gewerkschaftssekretär. Nicht, und da mussten die in einen Pott vereinigt werden. Ja, nur, also das ging gerade noch gut, nicht? So eben über der Runde, nicht, weil über so Sachen einfach nie gesprochen wurde. Nicht, und der Verein sich eben da ganz überparteilich verhält. Ne? Ja, als Ersatz haben wir jetzt allerdings einen Kulturaustausch mit Afrika. Nicht, da ist ein Dorf, Orintoto, wenn Sie schon mal davon gehört haben. Nicht, und mit die Leute machen wir seit kurzem diese Völkerverständigung. Nicht, weil der Neger ja schließlich auch Menschen sind. Nicht, ja, vielleicht schon länger, wie wir ahnen. Nicht, im Herbst wollen wir eine Delegation runterschicken. Die wird wahrscheinlich aus der Gesangsabteilung zusammengesetzt. Nick ist auch für 4 Mann schon die Reise bewilligt. Die können dann da auch schön so als Quartett im Urwald auftreten, nicht? Schlagen sie doch die 2 Fliegen mit einer Klappe. Wir haben auch ein Programm dafür, Perlen deutscher Liedkunst, nicht, damit sowas auch in dem schwarzen Erdteil mal erklingen soll, nicht? Oder dass die Neger mal ein bisschen so einen Einblick kriegen, nicht? Oder jedenfalls mal anhören, so Sachen, ne? Am Brunnen vor dem Tore, im schönsten Wiesengrunde, oder Mädle ruck, ruck, ruck an meine grüne Seite, ne, das wird ja da sicher auch Anklang finden. Und wenn dann später der Theaterabteilung runterfährt, wollen die als Überraschung für unsere afrikanische Freunde so ein besonders passendes Stück einüben. Das heißt, die Neger von Jan Genet. Ich dachte, möchte aber der Vorstand vorher noch mal lesen. Nicht besser ist besser, damit er beurteilt, ob das auch volkstümlich genug ist. Nicht, damit die das da unten auch verstehen. Naja, wird schon hinhauen. Sie sehen aber, dass wir uns die Musen so richtig ausgeliefert haben, nicht, und viel Zeit und Arbeit aufwenden für unsere schönen Ziele. Dabei arbeiten nun alle Hand in Hand. Nicht Kostüme sind unsere Frauen für verantwortlich. Der Siegbert Krüger macht als Friseur Perücken und Bartkoteletten, weil wir ja meistens nur altmodische Stücke spielen. Nicht, das möchte ich nämlich sagen. Wir sind nämlich nicht wie viele Vereine auf Lustspiele spezialisiert. Nicht, dass die Leute was zum Lachen haben. Sondern in unserem Verein möchten wir besonders auch die ernste Muse pflegen. Ich selber übe als Regisseur die Stücke ein. Ich spiele dann auch persönlich die Hauptrollen, weil das Publikum mich in diese ernsten Stücken immer sehr gern sieht. Naja, nicht, dass Sie jetzt vielleicht denken, ich bilde mir was ein, aber ich gelte doch wohl als eine richtige Kanone auf dem Gebiet. Wie gesagt, ich will mich nicht selber loben, obwohl ich voriges Jahr bei der Verbandsausscheidung einen ganz großen Erfolg hatte. Mit dem Vater von Strindberg. Weiß ich nicht, ob Sie das kennen. Oh Junge, das war aber schon sehenswert, wie ich da zum Schluss von meiner Frau in so eine Zwangsjacke gesteckt wurde. Also ehrlich, das wirkte richtig dramatisch. Mann, oh Mann, das Publikum war auch ganz schön ergriffen und haben wir damit dann auch einen Gruppenpreis davongetragen. Wissen Sie, in diesem Stück, der Vater von Strindberg, handelt sich das um so eine schlimme Ehe, nicht, wo die Frau den Mann loswerden will. Und wie er jetzt seine Jacke anzieht, nicht, vertauscht sie die schnell mit einer anderen, wo so ganz lange Ärmel dran sind, nicht, und bindet sie in der Arme auf den Rücken fest. Ja, dadurch erkennt er dann auf einmal, wie sehr sie ihn hasst. Nicht, aber jetzt kann er aus der Zwangsjacke nicht mehr raus, nicht, und regt er sich so auf, dass er stirbt. Naja, das wissen Sie, das ist bei diesem Strindberg. Ist das meistens dieser Hass der Geschlechter, der kommt da immer schön zur Geltung. Und erfordert natürlich zum Schluss viel Kraft von dem Spieler, weil er die Frau dann ganz lange anbrüllen muss, nicht mit seinen zugebundenen Armen am Rücken, nicht bis er davon dann einen Herzschlag kriegt und tot umfällt. Naja, ich meine, sowas kann man natürlich nur glaubhaft bringen, wenn man das Publikum aber auch wirklich erschüttert. Und dass der Jury dann auch hier möglichst viel Punkte rausrückt, wenn das gerade so ein Vereinswettstreit ist. Sehen Sie, jetzt komme ich nämlich auf ein interessantes Kapitel mit diesen Ausscheidungskämpfen, nicht, die meistens im Herbst oder Winter stattfinden. Nicht, da haben wir dann an einem Tag haben wir da Solo-Vorträge und Rezitationen, so Sachen. Nicht, der Todspieler oder das Hexenlied, das sind wohl die beliebtesten Stücke. Dann gibt noch Vorträge in Duett, nicht, vielleicht auch Gesangsnummern und sowas. Nicht, und am letzten Tag kommen schließlich dann die Theaterstücke dran. Nicht? Oh Junge, da geht das hoch her. Weil sind ja auf mehr als ein Dutzend Spieler auf der Bühne zugange. Ne? Na, hat natürlich die Jury alle Hände voll zu tun, dass aber auch ein gerechtes Urteil dabei rauskommt. Nicht? Und dafür gibt es dann von jedem Spieler gibt es so einen Bewertungsbogen mit ganz vielen Rubriken, wo man überall 10 Punkte erringen kann. Nicht, das fängt an so mit Auftritt und Abgang, also ob einer so richtig flott weg auf der Bühne erscheint oder ob er vielleicht ganz lahm da angeschlichen kommt. Ne? Dann, was ist noch, da heißt Kostüm, nicht, also wie gut oder prächtig der sich da angezogen hat. Nicht, Rezitation und Stimme. Ob der Spieler die einzelnen Sachen auch schön betont, nicht, oder ob er überhaupt zu verstehen ist, das ist schon mal wichtig. Nicht, dann Mimik, was einer so alles in sein Gesicht reinlegt. Nicht, und sehen Sie, für jede Rubrik kann man 10 Punkte erwerben. Nicht, das wird dann nachher alles zusammengezählt. Jetzt, letztes Jahr, da war ich aber, ach Junge, ich war von einem Riesenpech verfolgt. Ich hatte als Gedichtvortrag eine wunderbare Sache ausgewählt, Nies Randers. Nicht, das handelt von zwei Brüdern, die gehen beide als Matrosen am Meer hinaus und der eine kehrt aber nicht zurück, nicht, der ist verschwunden und weiß kein Mensch, was los ist. Also, ja, ist er wahrscheinlich sogar ertrunken, nicht? Das ist jedenfalls jahrelang so dass keiner weiß und dass er wohl ertrunken sein muss. Ja, und jetzt eines Tages, da ist ein Sturm am Meer, und kommt die Kunde in den Ort, da draußen ist ein Schiffbrüchiger mit den Wellen am Kämpfen. Und die Männer des Dorfes eilen an den Strand, dass sie ihnen vielleicht Hilfe bringen, aber also sagen sie gleich, nee, ist nichts zu machen, nicht, weil die Wellen, die schlagen da haushoch und ist die Angelegenheit viel zu gefährlich. Ja, jetzt kommt aber dieser Nies Randers, nicht, das ist der Bruder von damals diesem einen, was ich eben erzählt habe. Der sagt, ach nee, ich möchte den Mann aber trotzdem retten. Und dann mischt sich noch seine alte Mutter ein, sagt sie, Junge, denkst du denn nicht an deinen Bruder, wo auch der blanke Hans schon das Opfer gefordert hat? Aber der Nies Randers meint, nein, ist egal, ich will den Mann jetzt retten. Ja, und dann springt er in seinen Kahn, nicht, und fährt raus bei diesen Schiffbrüchigen und sehen sie auch, wie er den im letzten Augenblick noch soeben in sein Boot reinziehen kann. Und dann kommt ein wunderbarer Schluss von dem Gedicht. Ne? Da schreit er über das ganze Meer weg. Sagt Mutters ist Uwe. Nicht, und kann man mal sehen, da war da durch diesen Zufall sein eigener Bruder, den er gerettet hat. Nicht, und ja, bitteschön, wäre er nicht rausgerudert auf das Meer, dann hätte er den aber auch nicht gerettet. Ne? Ja, mit dem Gedicht, da hatte ich letztes Jahr eigentlich auch hätte ich einen Gruppensieger mitmachen müssen. Nicht, aber da passierte mir, wie gesagt, dieses Pech beim Auftritt. Ich hatte natürlich einen Frackanzug an, ne? Und da hatte ich so eine Nelke im Knopfloch gesteckt. Ja, jetzt, wie ich so richtig mit Schmackes auf der Bühne raufkomme, nicht, muss ich wohl am Vorhang gestreift sein, ich weiß es nicht, jedenfalls fiel mir die Blume auf den Boden. Ja, das hatte Juri natürlich gleich gespinkst, ne? Und waren schon ein paar Fehlerpunkte angesammelt. Dadurch konnte ich in dem Jahr dann in der Gesamtwertung doch nur einen Ehrenpreis erringen. Naja, ist egal. Es geht ja bei all diesen Dingen auch nicht um den Sieg. Sicher ist ehrenvoll, wenn man es schafft, nicht? Aber Hauptsache ist doch, dass man dabei ist, ne? Und dass die deutsche Kunst, also dass man da immer weiter die deutsche Kunst nicht so in die ihre Fußstapfen tritt. Dieses möchte ich noch bemerken.